الله أكبر فوق كيد المعتدين. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. ربنا الله ربنا الله. Liebe Geschwister, wir folgen nicht irgendeinem Gesang. Wir folgen Habibullah, dem besten und den edelsten Geschöpfen auf dieser Erde. So wie wir leben, tun wir uns selber Unrecht an. Subhanallah, wir vernachlässigen Koran und Sunna. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt. Die Anbetungswürdige ist außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nur er selbst, liebe Geschwister, ist anbetungswürdig. Und ihm gehört alles und nichts ähnelt Allah ta'ala. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich will hier nicht zu lange ausschweifen, aber dennoch will ich immer meinen Frust loswerden. Ist das hier die Umma? Ist das die Umma von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Ist das die Umma, für das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelitten hat, wo die Sahaba gelitten haben, wo viele Menschen ihr Blut, ihr Leben, ihr alles gelassen haben? Ist das die Umma, die sich heutzutage nur in Spielotheken, Diskotheken, in irgendwelchen Bordells oder in irgendwelchen Lusthäusern aufhält? Heutzutage hängen unsere Kinder oder wir selber stundenlang vom Fernseher und ballern uns irgendwelche Dinge rein, die uns verwirren und die uns im Unterbewusstsein absolut auf die falsche Bahn bringen. Unsere Kinder, subhanallah, kennen zig Popstars oder Rapstars beim Namen, kennt deren Biografie, kennt deren Lieder. Was ist eigentlich mit den wahren Dingen im Leben? Was ist mit Koran und was ist mit Sunna? Welche unsere Kinder wissen überhaupt Namen von irgendwelchen Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Welche Kinder kennen überhaupt die Biografie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Geschweige denn die Eltern, subhanallah. Wie kann es sein, dass uns alles so einnimmt? Wie kann es sein, dass wir uns so ablenken lassen? Wie kann es sein, dass wir so verstört durch den Alltag gehen und nur Dunya sehen und nur Dunya zählt und Material zählt und Aussehen zählt, Schicksal, alles Mögliche, aber eins zählt nicht: das Akhira. Die Zeit tickt, die Uhr tickt, subhanallah, und täglich verspielen wir unser Kapital. Wir gehen mit unserem Leben so um, als ob wir ewig Zeit hätten. Das Grab rückt näher, Yawm al-Qiyamah rückt näher. Und subhanallah, wir haben Koran und die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor unserer Nase. Und wir fragen jeden Tag in unseren Gebeten, die wir zumindest beten. Subhanallah, wir gehen dennoch nur den Weg, den wir selber gehen möchten und nicht den Weg, den uns Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Und subhanallah, wir denken immer noch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir lachen, wir erfreuen uns des Lebens, wir erfreuen uns an Dinge, die wallahi keinen Wert bei Allah subhanahu. Was ist das Leben wert ohne As-Salah? Was ist das Leben wert ohne Zikrullah? Was ist das Leben wert ohne den Tawakkul? Was ist das Leben wert, ohne indem wir unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen? Was ist das Leben wert? Häuser, Autos, Frauen, Geld? Ist das das Leben? All das ist vergänglich und ein Mata, ein kurzer Genuss. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß, alles auf dieser Erde wird vergehen und die Erde selber wird vergehen. Subhanallah. Aber der Koran, der liegt in den in den Regalen und verstaubt. Wer hat heute noch einen Bezug zu Koran, zum Wort von Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns wallahi nicht alleine gelassen. Er hat uns genau gezeigt, welchen Weg wir gehen müssen. Er hat uns genaue Anweisungen gegeben. Und dennoch lassen wir uns vom diesseitigen Leben ablenken und glauben, dass wir keine Hisab, also keine Rechnung kriegen werden. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah ist nicht mehr in den Herzen, sondern hängt nur auf den Zungen der Muslime. Wo seid ihr, o Muslime? Wo seid ihr, dass ihr die unterstützt, die Da'wah machen, dass ihr für eure Rechte dasteht, dass ihr versucht, Koran und Sunna zu folgen? Allahu Akbar. Fürchtet Allah, meine Geschwister im Islam. Fürchtet Allah, wallah aladim. Wacht auf, inshallah. Allahu Akbar. Der Islam ist die wahre Religion Allahs. Doch die wenigsten Menschen, subhanallah, oder die wenigsten Muslime sind bereit, sich für diese Religion wirklich einzusetzen. Jeder ist bereit, subhanallah, sich für seinen eigenen Nefs einzusetzen, für seinen eigenen Unterhalt, alles zu tun. Aber sich für Allah, subhanahu wa ta'ala, zu ergeben, die wenigsten sind bereit, sich zu ergeben. La hawla wa la quwwata illa billah. Du siehst die Muslimin heutzutage, subhanallah, in Streit verfallen, wegen Kleinigkeiten. Sie gehen auseinander, subhanallah, weil sie sich in Kleinigkeiten nicht einigen. Sie können nicht miteinander Geschäfte tätigen, subhanallah, und fangen einander übereinander zu fluchen. Und subhanal Malik, es darf nicht wahr sein, in diesem Lande, in Deutschland, haben die Muslimin überhaupt gar nichts hinbekommen, außer Messages, außer Häuser Allahs. Wir haben wirklich gar nichts, aber auch gar nichts hinbekommen. Wir verhalten uns manchmal so, als ob wir Freizeitparks hätten, als ob wir Spielplätze hätten, Kindergärten und Schulen. Dennoch besitzen wir gar nichts. Wir besitzen keine Speditionen, keine Druckereien, keine Großkaufhäuser, subhanallah. Vielleicht von einzelnen Leuten, die ursprünglich Muslime sind, aber sich nicht mehr wie Muslime verhalten. Wir sind wirklich, subhanallah, die allerletzten, was Fortschritt anbelangt. Wir sind die allerletzten, subhanallah, was Bildung anbelangt. Und wir denken, wir hätten irgendetwas erreicht. Stattdessen sind wir uns täglich am Streiten, subhanallah, mit Ikhtilaf-Sachen und mit irgendwelchen Sachen, die uns in der Religion nicht weiterbringen. Es ist so traurig, es ist zum Weinen, subhanal Malik. Es ist wirklich zum Weinen. Denn wir wissen doch, subhanallah, dass der Gesandte Allah für diese Umma alles gemacht hat. Und dass er für die Menschen, subhanallah, die er nicht gesehen hat, geweint hat. Doch wir, subhanallah, behaupten, dass wir Allah lieben, dass wir den Gesandten Allah lieben. Doch es stellt sich die Frage, liebt Allah subhanahu wa ta'ala uns? Ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit unseren Taten zufrieden? Wäre er mit uns zufrieden, wenn er jetzt leben würde? Die Frage sollte sich jeder Einzelne stellen. Und nicht, subhanallah, ob wir Allah lieben oder ob du den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam liebst. Denn das zeigen normalerweise die Taten und nicht die Zunge. Die meisten behaupten es nur von der Zunge und das war's. Kommt nicht viel in Tat. Und das Allerschlimmste ist, dass diejenigen, die nicht praktizieren, die ihre Schwäche, subhanallah, uns noch aufdringen wollen, den Leuten, die ein bisschen noch tun für die Religion, die wollen uns dann aufdringen, subhanallah, dass wir zu radikal sind, dass wir Fundamentalisten sind, nur weil wir so handeln wollen wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Fürchtet Allah, subhanahu wa ta'ala, mit euren Äußerungen. Fürchtet Allah, dass ihr so welche abscheulichen Äußerungen von euch gibt, dass ihr eure, subhanallah, Schwächen so decken wollt, indem ihr uns die Schuld in die Schuhe schieben wollt. Der Glauben, subhanallah, wird nur noch an Dingen festgemacht, subhanallah, am Bekanntheitsgrad, an, subhanallah, ob man Imam ist, ob man einen langen Bart hat, ob man gekürzte Hosen hat, ob eine Frau einen Niqab trägt oder eine Khimar trägt. Subhanal Malik, ein Mensch, einen wahren Gläubigen, subhanallah, kannst du nicht einfach nur an seiner Stellung in der Dunya ausmachen oder an seinem Äußeren. Wie armselig ist das? Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht das Urteil bekommen, von Allah subhanahu wa ta'ala Richter zu spielen über die Menschen. Aber der Mensch heute will über die Menschen Richter spielen. Als ob er durch das Herz schauen könnte, wie groß der Glaube von demjenigen wäre. Ob er stark wäre oder ob er schwach ist. Subhanallah, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns doch gesagt, dass, und er hat uns das verboten, ganz klar und deutlich, dass wir nicht über andere reden dürfen und nicht über sie stellen dürfen. Dennoch machen die Menschen es. Und was ich überhaupt gar nicht mehr mit ansehen kann, oder allgemein die Brüder, die sich einsetzen, dass immer und wieder die Gleichen sich nur für diese Religion aufopfern. Subhanallah, ist ja nicht zu euch gekommen, dass in diesem Jahr 2009, dass uns die Konfession des Islams aberkannt worden ist, subhanallah, dass wir unter der Kategorie Sonstiges zählen, das ist mehr als beschämend. Denn subhanallah, wir sehen, welche Rechte Menschen besitzen, die abscheuliche Dinge begehen, wie Homosexuelle, subhanallah, die alles genehmigt bekommen und alles dürfen, wo alles gut gesprochen wird. Aber bei uns, subhanallah, wenn du nur kommst, dass du Muslim bist, dass du Muslima bist, dass wir eine Gefahr für die Gesellschaft sind, dass wir eine Gefahr für die Kinder sind, dass, subhanallah, dass von vielen Schwestern die Kinder ins Jugendheim gesteckt werden, nur weil sie sich bedecken, weil sie Allah fürchten. Aber wir Muslime, subhanallah, schlafen weiter und denken, wir besitzen irgendetwas, haben irgendetwas hier in der Hand. Gar nichts haben wir in der Hand. Und wenn wir so weiter schlafen, Dann erhebt sich vielleicht irgendwann alles gegen uns und werden uns alle möglichen Rechte wegnehmen, die wir besitzen. Wer fürchtet Allah? Wer folgt Koran? Wer folgt der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wer weint? Wer vergießt noch eine Träne, wenn er Kalamullah hört? Wir weinen wegen irgendwelchen belanglosen Dingen. Wir weinen für das Vergängliche, aber wir weinen nicht für das Ewige, was uns verloren geht. Der Verzicht auf das diesseitige Leben ist hart, aber bedenkt, der Verzicht auf das Jenseits ist noch härter. Wie kann das sein, dass wenn ein Nicht-Muslim mit einem Muslim unzufrieden ist, dass ein anderer Muslim hingeht und dem Nicht-Muslim sein Recht zuspricht, nur weil ihm das nicht passt, was der Muslim praktiziert, was der Muslim macht und was er normalerweise von Allah subhanahu wa ta'ala befohlen bekommen hat, es zu machen, dass der andere Muslim hingeht und den Nicht-Muslim in dieser Sache Recht gibt und sagt, übertreib doch nicht und sei doch liberal und du musst doch nicht und mach das doch zu Hause, mach das doch versteckt, das muss doch nicht offen sein und muss jetzt doch nicht übertreiben. Fürchte Allah, subhanallah, das ist Allahs Religion, du kannst dir die nicht zurechtschneiden, so wie du willst. Du kannst dir nicht einfach sagen, jetzt das nehme ich und das lasse ich weg. Subhanallah, das ist kein Spiel. Morgen werden wir deswegen befragt. Subhanallah, jeder Mensch weiß, dass eine gute Tat zu verrichten schwieriger ist, als eine schlechte Tat zu verrichten. Dennoch, subhanallah, wissen wir, dass die Belohnung dafür umso größer ist und dass die Bestrafung, subhanallah, gewaltig ist, wenn du deinem Nefs folgst. Die wahre Würde eines Menschen, die wahre Würde des Muslims, die liegt nicht, subhanallah, in irgendwelchen Dingen, die er meint, die er durch seine super Fähigkeiten erreicht hat. Nein, die wahre Würde und der wahre Stolz liegt darin, subhanallah, dass man ein Diener Allahs ist, dass man den Islam als Geschenk Allahs bekommen hat. Denkt an der Aussage, subhanallah, von Salman al-Farisi, als er gesagt hat, subhanallah, zu Umar radiallahu anhu, als er gefragt wurde, wer ist dein Vater? Und er sagte, mein Vater ist der Islam. Und als Umar diese Aussage gehört hat, hat er angefangen zu weinen und hat gesagt, subhanallah, mein Vater ist auch der Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.